Ich bin Milliardär. Mehrfacher Milliardär. Vor mir liegen Tausende von Millionen Euro. Palettenweise Geld, Berge von Scheinen. Ja gut, ein paar Scheine sind jetzt unbenutzbar, aber was sind schon 20 oder 30 Scheine im Vergleich zu Milliarden? Ich könnte mir eine Yacht kaufen. Ach was, eine Yacht. Den ganzen Hafen. Oder ein Brot. Mit Wurst und Käse. Oder wenigstens ein Wasser. Das Milliardengrab. Tom Felskis letzter Fall. Von Thilo Reffert. Musik Mike Herting. Regie Petra Feldhoff. Früher musste ich auf den nächsten Fall hoffen, weil ich mein Honorar immer schon vorher ausgegeben hatte, das linke Tasche, rechte Tasche-Syndrom. Und ich habe ihn auch immer bekommen, den nächsten Fall. Und warum? Diskretion. Absolute Diskretion. Das war mein Markenzeichen als Ermittler. Mit der Erpressung des Olympiastadions hatte alles angefangen. Aber hat irgendjemand jemals von einer Erpressung des Olympiastadions gehört? Das war der Grund, warum ich weiterempfohlen wurde. Bis nach ganz oben. Steht sie damit nach ihrem nicht für möglich gehaltenen Wahlsieg als erstes weibliches Staatsoberhaupt an der Spitze ihres Landes? Dilma Rousseff, Brasilien, 2010. Oder ein Jahr vorher, Deutschland? Steht damit am Ende der Saison trotz eines Sieges der Bayern in Stuttgart das Überraschungsteam vom VfL Wolfsburg als deutscher Meister fest? Es war immer eine Arbeit hinter den Kulissen. Nach Applaus habe ich nie gestrebt. Ich war zufrieden, wenn meine Auftraggeber zufrieden waren. Herr Felski, ich danke Ihnen. Sie bekamen den Applaus, ich das Geld. Nächster Halt. Aber eines Tages, aus heiterem Himmel, hatte ich das Gefühl, ich muss aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich dachte nicht, du bist 40 und hast keine Familie. Obwohl ich 40 war und keine Familie hatte. Ich dachte auch nicht, der Job wird langsam zu gefährlich. Obwohl er immer gefährlicher wurde. Einsteig bitte. Aber daran dachte ich nicht. Ich dachte nur, raus. Raus hier. Und ich dachte, wenn schon aussteigen, dann richtig. Ich nahm mein Handy und schmiss es vor den nächsten. Da stand ich nun nach meinem Ausstieg. Pleite wie immer. Sogar ein WG-Zimmer in Oberbilk konnte ich nur beziehen, wenn ich Geld verdiente. Und so kam ich ins Callcenter von Türk Telekom. Ja, ganz ehrlich, bin ich selbst auch gewechselt, Walla? In Wahrheit hatte ich seit meinem Ausstieg kein Handy mehr. Ich hatte auch keine E-Mail-Adresse mehr, keine Postanschrift, kein Festnetz, nichts. Ich war absolut unerreichbar. Und meistens auf Doppelschicht, inbound. Türk Telekom, hast du Geld? Ja, Herr Felski? Ich freue mich, Sie zu hören. Walla, was gibt's für Probleme? Was? Sie? Frau... Keine Namen. Diskretion war doch schon immer Ihre Stärke. Diskretion? Hier wird alles aufgezeichnet. Ah, ich weiß. Deshalb müssen Sie zum Medienhafen kommen. Jetzt. Ich mach das nicht mehr. Ich bin ausgestiegen. Wie bitte? Ich arbeite nicht mehr als Ermittler. Sie haben hingeschmissen. Fantastisch. Traumhaft. Aber in diesem Fall geht das nicht. Wir haben ein Problem. Ich weiß, steht ja jeden Tag in der Zeitung. Das Land braucht Ihre Hilfe, Herr Felski. Das Land braucht meine Hilfe. Wann hatte ich diesen Satz zuletzt gehört? Es war nach 2 Jahren Dauerschicht das erste Mal, dass ich den Kopf hob. Hatte ich mit meinem Ausstieg auch nur ein einziges Problem gelöst? Mein Familienproblem, mein Geldproblem, mein Gesundheitsproblem? Ich war noch immer Single, noch immer pleite. Und mein Rücken sagte mir, dass dieser Telefonjob mindestens so gesundheitsgefährdend war wie uranummantelte Bleigeschosse. Herr Felski, überlegen Sie noch? Das Hotel am Medienhafen. Ein überkandidelter Imponierkasten. Die Bar am frühen Abend schon voller Spesenritter. In der Rezeption kriegte ich eine Karte für den Aufzug. Direkt in die Suite. Aber dort saß nicht sie, sondern er. Herr Felski, ich wusste, Sie würden uns helfen. Wo ist sie? Sie hat mich befugt, alle notwendigen... Also gut, was ist das Problem? Es fehlt Geld. Das Problem kenne ich. Ja, aber hier fehlt viel Geld. Sag ich doch. Steht ja jeden Tag in der Zeitung. Ja, das, was ich Ihnen jetzt sage, steht nicht in der Zeitung. Und er erklärte mir, die Bundesrepublik musste Hunderte von Milliarden, nicht Millionen, sondern Milliarden Bareinlagen bereitstellen zur Sicherung des Euro. Das war auf dem Höhepunkt der Krise das Einzige gewesen, auf das sich alle hatten einigen können. Nur Bares ist Wahres. Natürlich mussten diese Milliarden an einem streng geheimen Ort verwahrt werden. Es handelte sich ja um tonnenweise Geld. Die Finnen zum Beispiel hatten ihre Bargeldeinlagen in Olkiluoto, wo sie offiziell ein atomares Endlager betrieben. Und Deutschlands Bargeldeinlagen, da wir ja kein Endlager haben, befinden sich in der Zeche Lohberg, auf der sechsten Sohle in über 1000 Metern Tiefe. Und wo ist jetzt das Problem? Die Zahlungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit der Bundesrepublik, Herr Felski, werden an diesen Bargeldbeständen in der stillgelegten Zeche Lohberg gemessen. Vergessen Sie Standard & Poor's und all diese Orakel. Nur Bares ist Wahres. Sage ich auch immer. Gut, aber nun hat sich eine Kommission angesagt. Eine EU-Kontrollkommission. Und in Vorbereitung dieser Kontrolle haben wir selbst eine Inventur durchgeführt und festgestellt... Ah, hier kommt das Problem. Das Geld fehlt. Mehrere Millionen. Konkreter werden Sie es nicht erfahren. Verstehe. Sie haben im Grunde einen Bankraub, von dem keiner wissen darf, nicht mal die Polizei. Ach, nicht einmal der Geheimdienst. Und ich soll das Geld zurückholen? Nein, die Ermittlungen. Wer das Geld auf welche Weise dort stehlen konnte, werden später geführt werden. Jetzt, heute ist es Ihre Aufgabe, die Bargeldbestände wieder aufzufüllen. Sie wollen mich als Fahrer? Ach, Sie verkennen die Situation. Herr Felski, die Geldtransporte der Bundesbank können wir nicht nehmen. Es darf auf keinen Fall herauskommen, dass wir jetzt plötzlich Geld von Berlin nach Dienstlaken schaffen. Dann können wir uns einbuddeln. Dienstlaken? Die Zeche Lohberg. In Dienstlaken. Dort muss das Geld hin. Die Bundesdruckerei in Berlin. Dort wird das Geld gedruckt. Dazwischen liegen 545 Kilometer, auf denen das Geld nicht bewacht werden kann. Und deshalb ist sie auf Sie gekommen. Wem sonst könnte man mehrere Millionen anvertrauen? Ich allein mit mehreren Millionen? Nun zu Ihrem Honorar. Natürlich. Auf der Palette, das Geld steht auf einer Palette bereit, liegt ein Bündel Scheine. Nur Bares ist Wahres. Ja, das ist für Sie. Am Rest, Herr Felski, hängt die Glaubwürdigkeit des ganzen Landes. In der folgenden Nacht stand ich in einem Miettransporter mit einer Robbe auf der Plane in der alten Jakobstraße in Berlin-Kreuzberg. Um Punkt 2 Uhr öffnete sich das Nebentor der Bundesdruckerei und ich fuhr mit meinem Transporter, Licht aus, auf einen dunklen Innenhof. Die Palette stand wie verabredet auf einem Hubwagen an der Rampe. Nun hatte ich eine Viertelstunde Zeit. Scheiße, Hexen. Den Transporter rückwärts an die Rampe. Flucht. Und ich dachte, ich wäre nah genug dran, zwar etwas schräg, aber... Kacke! Mann! Kacke nochmal! Die Palette mit dem Geld war von der Rampe in den Hof gestürzt, mitsamt dem Hubwagen. Noch 8 Minuten, bis ich das Tor schließen würde. Die Plastikumwicklung war aufgeplatzt, es lag bündelweise Geld im Hof. Lauter solche Bündel, wie die Leute bei Rette die Million umherschieben, nur mehr. Und mein Bündel musste irgendwo dabei sein. Es war dunkel, es regnete, ich war klitschnass, ich fluchte, aber was sollte ich machen? Ich rangierte den Transporter rückwärts an die Bescherung, etwas schräg zwar, aber mir blieb keine Zeit, noch 6 Minuten. Ich warf die Geldbündel von Hand auf die Ladefläche, als letztes griff ich die Palette und sah... Was ist denn das jetzt? Einen Peilsender. Und was ist das jetzt? Das Tor begann sich wieder zu öffnen. Meine Viertelstunde war um. Ich schmiss die Palette auf die Ladefläche, machte schnell die Plane halbwegs fest und sprang in die Fahrerkabine. Das Tor begann sich schon wieder zu schließen. Ich stieg aufs Gaspedal, der Ford heulte auf und schoss zwischen den Torflügeln hindurch hinaus auf die alte Jakobstraße. Ich musste erst mal Land gewinnen. Also rechts rum am Springer-Hochhaus vorbei, dann links in die Wilhelmstraße, rauf auf den Tedamm und ab auf die Autobahn. Guten Morgen, Berlin. Der Bernd hat angerufen. In der Wilhelmstraße soll Geld rumliegen. Na, ich wundere mich ja über ja nicht mehr. Danke dir, Bernd. Also ihr Lieben, klickt doch einfach mal da vorbei. Hier ist die Spreewelle, Atze und seine gute Laune. Wilhelmstraße, da war doch das Finanzministerium. Vielleicht hatten ein paar Typen in Guy Fawkes Masken das Ministerium geentert und... Und dann wurde mir schwarz vor Augen. Die fliegenden Scheine in Mitte, das waren meine Scheine. Das war ein Teil von Deutschlands Bargeldeinlage, die da von meinem Transporter geflattert war. Ich hatte die Plane ja noch festzurren wollen, aber dann... Einen wunderschönen, ihr Lieben. Unsere Telefonleitungen sind zusammengebrochen, aber das stimmt wirklich. Heute Morgen wurde in Mitte 50 Euro Scheine verteilt. Die Polizei bemüht sich zurzeit darum, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Der gesamte Bezirk Mitte wurde abgeriegelt. Hier ist die Spreewelle, Atze und seine gute Laune-Kuh. Wenn die Scheine vielmehr ein trocken gewesen wären, nicht auszudenken. Inzwischen hatte ich das gesamte Geld an der Rückwand der Ladefläche aufgestapelt. An einer Tankstelle hatte ich zwei Rettungsdecken erstanden, die goldene Folie über das Geld gebreitet und mit den Brettern der gesplitterten Palette beschwert. Beim Aufräumen hatte ich versucht, mein Honorarbündel unter den vielen anderen zu erkennen. Aber sie sahen alle gleich aus, einige waren nur etwas feuchter als andere. Hatte da überhaupt ein Bündel auf der Palette gelegen? An wen würde ich mich deshalb wenden können? An niemanden, fiel mir auf. Ja, selbst wenn mein Bündel hier unter den anderen lag, ich würde es nicht an mich nehmen können, denn ich wusste ja nicht, wie viele Scheine hinaus auf die Wilhelmstraße geflattert waren. Ich sollte mich in der Zeche Lohberg an die Performer von Lohberg erinnern nonstop, ein crossmediales Simulacrum, wenden. Wie würde ich dieser Elite-Wachschutztruppe erklären, was mit dem Geld passiert war? Das sah nicht gut aus für mich. Die Ausfahrt Ostwestfalen-Lippe kam in Sicht. Es war Nachmittag, ich war hundemüde, ich brauchte eine Pause und tanken musste ich auch. So viele gute Gründe. Unabweisbare Gründe. Dass Andrea gleich hier wohnte. In Brönninghausen, bei Hepen, bei Bielefeld. Das spielte kaum eine Rolle. Auf 1000 Meter. Andrea war vor Jahren hierher gezogen. Andrea, die ich geliebt hatte. Die mir meinen Koffer vor die Füße geschmissen hatte. Angeblich, weil ich zu chaotisch war. In Wahrheit, weil mir einmal ohne Absicht 10.000 Euro gefehlt hatten. 10.000 Euro, das war damals viel Geld. Noch 500 Meter. Nun hatte ich ein paar Millionen auf der Ladefläche. Ich ging vom Gas. Andrea war Journalistin gewesen, aber dann waren ihr nach und nach die Zeitungen abhanden gekommen und sie hatte die Seite gewechselt. Noch 300. Und war Pressesprecherin eines Lebensmittelkonzerns in Bielefeld geworden. Es waren 5-6 Jahre, die wir uns nicht gesehen hatten. Also soll ich jetzt bremsen? Angenommen, ich klingle, sie macht auf. Was sage ich dann? Fick dich, Tom Felski. Ich will dich nie wiedersehen. Das waren damals ihre letzten Worte. Aber mit dem Alter... Sie wünschen bitte? ...kommt die Vernunft, Hi. Die Gelassenheit... Ich bin's. Tom? Tom wer? ...und die Vergesslichkeit. Tom Felski? Andrea, sie war noch schöner geworden. War das möglich? Du bist das wirklich, oder? Hau ab! Oder ich mach die Hunde los. Die Hunde? Die vom Nachbarn? Hunde hat sie immer gehasst. Felski, lass mich zufrieden. Du bringst Chaos in mein Leben. Ich kann das nicht gebrauchen. Nein, kein Chaos. Versprochen, diesmal nicht. Aber komm wenigstens an den Zaun, wenn du mich schon nicht reinlässt. Schöne Küche. Drei Sätze, Tom Felski. Mehr nicht. Dann muss ich los. Gut. Ich bin reich und... Erster Satz. Nee, ich wollte mit und weitermachen. Ist das dein zweiter Satz? Nein! Das Schicksal und meine Geldnot, die waren damals verantwortlich dafür, dass unsere Beziehung nicht gehalten hat und wir in diesem Leben bis hierher getrennte Wege gegangen sind, geradeaus du und ich eher gekrümmt, was aber nicht so bleiben muss, denn ich möchte dich fragen, ob du mit mir und den Millionen in meinem Transporter, die niemandem fehlen, nach denen niemand suchen wird, mit denen wir reich, frei und unabhängig sein könnten, bis uns vor lauter Glück die Haare ausfallen, ob du also in einem Satz gesagt mit mir kommen willst. Okay, zweiter Satz. Jetzt der dritte. Ich liebe dich. Ich dich nicht. Und nein, ich komme nicht mit. Aber schön für dich, dass du endlich Geld hast. Hier, das sind 20 50er, 1000 Euro. Die lasse ich hier liegen, so oder so kannst du machen, was du willst. Ja, mit dem Zeug ist die Ladefläche voll, Andrea. Also halb voll. Ja, aber ist immer noch mehr, als wir je brauchen. Und wo ist das her? Ach, das ist nur ein Teil der Bargeldeinlagen der Bundesrepublik. Was? Du hast gesagt, kein Chaos. Ja, nein, weil das darf nämlich niemand wissen. Und gerade weil diese Millionen so übergeheim sind, kann ich sie mir einfach nehmen, verstehst du? Die können die gar nicht wiederfinden. Die müssten sogar wegschauen, wenn ich vor ihren Augen damit rumschmeiße. Und wenn die dieses Geld einmal nachdrucken können, dann können sie es auch ein zweites Mal nachdrucken. Und niemand hat einen Schaden. Also kein Chaos. Wie nennst du das? Du landest hier 4 Jahre und 8 Monate, nachdem wir uns getrennt haben. Du hast dich getrennt. Landest du wie ein UFO hier in Brönninghausen und willst mich an Bord beamen? Aber das hier, das ist eine Küche, ja? Das ist ein Haus. Das ist ein normales Leben, Tom Felski. Das zu führen, sich Leute entscheiden, wenn sie erwachsen werden. Außer sie sind unablässig damit beschäftigt, die Welt zu retten. Was du zweifellos bist. Denn wie sonst würde sie noch existieren? So, oh, ich werde jetzt Darren und Dean abholen. Und dann werde ich mit ihnen spielen. Im Garten oder in der Scheune. Ist das dein Mann? Da auf dem Foto? Ja. Aber der sieht genau aus wie ich. Nur, ich würde die Kinder selber abholen. Ja, das macht er auch. Also sonst. Er hat im Moment keinen Führerschein. Er hat was nicht? Er fährt Straßenrennen. Was macht er? Das wird kriminalisiert. Sag mal, wie heißt denn dein Mann? Sag ich nicht. Weil der sieht nicht bloß so aus wie ich, der ist wie ich. Da kannst du doch gleich das Original nehmen. Mich, jetzt wo ich reich bin. Du, reich. Ich wette, das dauert nicht lange, dann kommt eine Hubschrauberstaffel über den Horizont und sie schießen dich samt deinen Millionen zu Klump. Reich wärst du, du Superdetektiv. Wenn du die fehlenden Millionen, die du ersetzen sollst, finden würdest und diese dann statt deiner dort abliefern würdest. Heißt das, du machst mit? Andrea! Fick dich, Tom Felski. Ich will dich nie wieder sehen. Er heißt Thomas, stimmt's? Kein Kommentar. An Schlaf war nicht zu denken. Ich saß eine Stunde hinterm Steuer und starrte in die Nacht. Die nächste Stunde lief ich durch Brönninghausen. Was, wenn Andrea recht hatte? Warum hatte niemand von mir verlangt, die fehlenden Millionen wieder zu beschaffen? Die Ermittlungen, wer das Geld auf welche Weise dort stehlen konnte, werden später geführt werden. Am Sankt-Nimmerleins-Tag werden sie geführt werden. Sonst hätten sie mich doch nicht engagiert. Sie wollten mich nur als nützlichen Idioten. Wem sonst könnte man mehrere Millionen anvertrauen? Wenn nicht Ihnen, Mr. Treudoof. Aber nicht mit mir. Nun wusste ich, was zu tun war. Geld hatte uns entzweit, Geld würde uns wieder zusammenbringen. Die Scheune, in der Andrea mit den Kindern am Nachmittag gespielt hatte, stand offen. Ich holte mir eine Schubkarre, lud das Geld von meinem Transporter ab und versteckte es in der Scheune. Bis auf ein Bündel, das ich als Handgeld brauchte, weil meine Bankkarte wie so oft gesperrt war. Ich schrieb Andrea einen Zettel. Andrea, wenn du das Geld nicht willst, tu nichts. Punkt. Man wird kommen und es holen. Oder du bringst es in Sicherheit und zwar gleich. Ausrufezeichen. Ich melde mich bei dir, Tom. Die Bretter der Palette und den Sender behielt ich auf dem Transporter. Ich fuhr los, zurück auf die Autobahn und erreichte die Raststätte Gütersloh Nord, als alles noch schlief. Während der Diesel in den Tank lief, nahm ich den Peilsender und klemmte ihn an einem slowakischen LKW fest. Ich lief zurück zur Tankstelle, um zu bezahlen. 2,50er würden dran glauben müssen. Das Handy hatte mir Weimann gegeben. Ja? Guten Morgen, Herr Felski. Der Herr Weimann. Sie wurden gestern Nachmittag in Dienstlaken erwartet. Ja, stimmt. Aber Sie wissen ja, wie das ist, nicht? Der Verkehr. Und dann die Lenk- und Ruhezeitenregelung in der EU. Das ist alles total bürokratisch. Kennen Sie die Schlagzeilen von heute? Ich betrat die Tankstelle. Chaos in Mitte. Berlin hat eine Eurovision, Schäuble schäumt. Ja, ich habe hier noch die Goldmarie der Wilhelmstraße. Frau Holle 2.0. Wie eine junge Herr Weimann, Moment mal. Ja, Sie haben mir einen Auftrag gegeben. Ich erfülle den Auftrag. Ja, über das Wie machen Sie sich mal keine Sorgen. Ja, Sie haben sich ja auch keine Sorgen darüber gemacht, wie ich die Bahnfahrt von Düsseldorf nach Berlin bezahle. Oder wie ich hier tanken soll. Hier sind nämlich gerade 97 Euro fällig. Und das ist auch Geld. Sie, wenn Sie Ihre Hand nicht über Sie halten würde. Beim Hinausgehen sah ich die Antenne auf dem Dach des Transporters. Dann wäre schon die Kavallerie da. Wusste ich, wie viele Antennen da unsichtbar verbaut waren? Wussten die längst, wo ich war? Wir sehen uns in Dienstlaken. Heute! Was heißt egal wohin? Ich stellte den Transporter auf dem Parkplatz ab. Die 97 Euro hätte ich mir sparen können. Das Handy lag plötzlich schwer in meiner Hand. Ich sollte es unbedingt immer dabei haben, hatte Weimann gesagt. Jetzt wusste ich, warum. Ich steckte es einem PKW durch das offene Seitenfenster. Ja, willst du jetzt nach Unna oder nicht? Ich trampte. Ja, genau. Unna. Wie früher, bevor ich Limousinen mit Fahrer gehabt hatte. Ah, so ein Zufall, Mann. Ein uralter BMW hatte gehalten. Ich muss zu Katharinenhospital. Komm, Murat, steig ein. Ich stieg ein und Murat erzählte mir die Krankengeschichte seiner Mutter. Unna, voll die 1A Kardiologie. Stattdessen überlegte ich, was ich machen konnte, um die verschwundenen 13 oder 14 Millionen aufzutreiben. So viel war es ungefähr. Ich hatte beim Abladen mitgezählt. Wenn es in der großen Politik offenbar niemanden interessierte, wo das Geld geblieben war. Ich musste es in Erfahrung bringen. Aber egal, Allah, ist egal. Meine Mutter schwört auf Unna, ja. Du, sag mal, kann ich mal dein Telefon? Wenn du Minute bezahlst, kein Problem. Ich fingerte einen 50er aus der Tasche und überlegte, ob das zu viel war. Nicht sauer sein, ne? Aber ich hab so einen Scheißvertrag. Da komm ich nicht raus. Ich reichte ihm den Schein rüber und wusste... Alter, wechseln kann ich nicht. Es war nicht zu viel. Passt schon. Dann rief ich Robert an. Robert war bei Toll Collect in der Technikabteilung. Robert? Hey, er brauchte ein paar Minuten, aber dann wusste er, auf welcher Route die Geldtransporter von Berlin nach Dienstlaken gefahren waren. Über Frankfurt am Main und immer mit einer Pause über Nacht. Um aber rauszukriegen, wo genau in Frankfurt sie die Nacht verbracht hatten, musste man einen Fahrtenschreiber auslesen. Eine Sache für das BAG. Ich war skeptisch, aber Robert meinte, sie würden mir schon helfen, schließlich wäre ich eine Legende. Er gab mir die Telefonnummer vom BAG, eine Nummer in Köln, eine Durchwahl. Ich wählte. Nur mal zur Sicherheit. Du hast doch noch so einen Schein, ne? Ja, ja, klar. Hm. Und als ich sagte... Felski. Tom Felski. Da sagte die Frau... Wer? Tom Felski? Ja, kenne mal hier nicht. Ah, ja. Ach so, ja, gut. Das ist nämlich praktisch die Voraussetzung. Dies... ist ein Mystery Call. Oh, pass auf hier. Ach Mann, was soll der Quatsch hier, hä? Quatsch? Sie hatte keine Ahnung. Aber ich aus dem Callcenter. Es geht um die telefonische Evaluation der Dienstleistungsqualität Ihrer Behörde zur Erstellung von reliablen Mitarbeiterkompetenzprofilclustern. Ach du Scheiße. Ja, genau. Im Auftrag des Ministeriums. Ja, dann, schönen guten Tag. Sie sprechen mit Sheila Plinke-Müller. Was kann ich denn für Sie tun? Mit dieser Stimme hätte sie ganz woanders arbeiten sollen. Ja, ich brauche eine Straßenkontrolle. Ein Geldtransporter der Bundesbank. Jetzt irgendeinen? Ist das ein Problem? Nee. Kein Problem. Dauert ein ganz kleinen Augenblickchen jetzt, ja? Kein Problem. Und kurz hinterm Kreuz Aachen zogen sie tatsächlich einen Geldtransporter aus dem Verkehr und lasen den Fahrtenschreiber aus. Hören Sie? Also, ja, tut mir sehr leid, aber der Fahrtenschreiber ist gelöscht. Was? Aber das ist verboten. Ja, nu, küt wird küt, ne? Ja, wem sagen Sie das? Haben die ein Navi an Bord? Klein Momentchen mal gerade. Pass auf hier. Sie hatten... Und weil es ein alter MAN-Transporter war, war es das persönliche Navi vom Fahrer. Und unter letzte Ziele fand sich tatsächlich... Ich will nicht stören, ja, aber wir sind da. Ah, gut. Die Sonnemannstraße in Frankfurt am Main. Das ist geil, oder? Natürlich. Frankfurt am Main. Dort würde ich die verlorenen Millionen finden. Alter, bloß mal Frage, ja? Was machst du beruflich? Ich frag mir meinen Handyvertrag. Ich überlegte kurz, ob hier irgendwo ein Loyalitätskonflikt lauerte. Dann sagte ich... Okay, ruf die Service-Hotline an, aber hinten die 422. Und lass dir das Formular Super Ferragat Formu zuschicken. Super Ferragat Formu, damit kommst du raus. Hey, mein Fünfer braucht neue Zylinderkopfdichtung. Ich lief zwei Straßen weiter. Kannst du das auch? Und winkte einem Taxi. Zwei Stunden später stand ich in Frankfurt am Main in der Sonnemannstraße vor einem Eurocenter. Klar, dachte ich, hier wollten die mit dem Geldtransporter hin. Hier waren die Millionen verschwunden, bei jedem Transport etwas. Dann las ich die rote Leuchtschrift nochmal. Dort stand nicht Eurocenter, sondern Eroscenter. Ich stand vor der Hofeinfahrt und schaute mich um und dann sah ich sie. Die EZB. Vielmehr die riesige Baustelle der neuen Europäischen Zentralbank. Frankfurts späte Genugtuung dafür, dass es 1949 nicht deutsche Hauptstadt geworden war. Jetzt würde es die wahre Hauptstadt Europas werden, die Hauptstadt des Geldes. Zwei gewaltige Türme ragten in den Himmel. In sich und gegeneinander verdreht, als umtanzten sie sich. Und die Streben zwischen ihnen wären die Arme. Am linken Turm oben ein Schild. 175 Meter. Bis zur Hälfte etwa, von unten beginnend, waren die Türme schon verglast. Darüber lag ihr Innenleben frei. Meist zugige Stockwerke, in denen nur die Betonstützen standen. Aber hier und da auch massive Mauern. War aus den Bargeldeinlagen der Bundesrepublik heimlich der Neubau der EZB finanziert worden? Aber waren 14 Millionen dafür nicht etwas mager? Du riechst, als wenn du eine Dusche brauchen könntest. Ich habe vor 4 Jahren aufgehört, Deo zu benutzen. Ruiniert die Achseln. Du meinst, du stinkst aus Prinzip, ja? Ich hatte gehofft, im Eros Center etwas über den neuen Nachbarn zu erfahren. Ich bin Hardy. Hardy Hart. Einen Moment Geduld. Hardy, ehrlich, ich bin nicht als Freier hier. Den meisten ist es beim ersten Mal peinlich. Ich will nur reden. Das haben sie alle. Aber du hängst doch auch nur an der Bar rum. Ja, ich habe eine Flatrate. Du kennst die Baustelle nebenan? Ah, hör mir auf. Das war auch so einer. Der Architekt, der kam auch immer her und wollte reden. Hey, was ist denn los mit euch Männern? Hast du mit ihm geredet? Du, ich könnte ein Buch schreiben über die EZB. Er hat mir alles erzählt. Wie er den Auftrag bekommen hat, wie oft er die Pläne ändern musste. Welches Parfüm die Pressefrau trug. Tresor natürlich. Tresor. Bist du deshalb hier? Ich bin wegen der Geldtransporte hier. Sie kommen schon lange nicht mehr. Du weißt davon? Ja, traurige Jungs. Da karren sie Millionen und Milliarden durch ganz Deutschland und abends müssen sie jeden Euro zweimal umdrehen. Die konnten ja nicht im LKW schlafen wie normale Kutscher. Und die Geldtransporter standen die Nacht über auf dem Gelände der EZB. Das war die Lösung. Ich musste das Geld nur noch da rausholen. Ja, streng bewacht und von einem Dutzend Kameras gefilmt. Da konnte keiner auch nur ein Schamhaar wegstibitzen. Das war also nicht die Lösung. Dann liegt gar kein Geld in der EZB? Du bist doch wegen den Planänderungen hier. Du suchst das geheime Geschoss, ja? Nein, was hatte der gerade gesagt? Es gab ein geheimes Geschoss? Ich bin Brandschutzbeauftragter. Was für Planänderungen? Brandschutzbeauftragter? Ja, ich habe die Eröffnung des Berliner Flughafens verzögert, Herr Hart. Und ich werde, wenn es darauf ankommt, auch die Eröffnung der EZB zu verhindern wissen, bis alle brandschutztechnischen... Naja, und so weiter, Sie wissen schon. Ich musste rein in die EZB, rauf auf die Baustelle. Aber wie, wenn alles voller Kameras war? Hey, wo willst du hin? Ich musste Kontakt zu den Occupy-Leuten aufnehmen. Draußen auf der Straße waren sie nicht. Hieß es nicht immer, die protestierten vor der EZB? Der Taxifahrer fuhr mich zur alten EZB. Dort hatten die Occupy-Leute ihr Camp in der Gallusanlage. Ich erklärte mein Anliegen. Ich wollte, dass sie die Baustelle des Neubaus besetzen. Sie aber diskutierten, wie man die 2000 Euro Ordnungsstrafe zusammenkriegte, die die Stadt verhängt hatte. Das war meine Chance. Ich zählte 40 50er ab. Jetzt war ich wieder fast blank. Und eine Stunde später fielen 30 Leute in Guy Fawkes Masken über die Baustelle der EZB her. Der Wachschutz war komplett überfordert und die Bauarbeiter guckten nur nach den Mädchen, die oben ohne unterwegs waren. Ich musste in den höheren der beiden Türme. Unten rückte schon die Polizei an. Einsatzfahrzeuge in Kolonne fuhren auf die Baustelle. Auf einer Etage war der Bereich vor den Fahrstühlen, der in allen anderen Etagen frei lag, von einer Rigipswand abgetrennt. Ich trat die Wand ein und blickte in eine Kamera. Was mir sofort auffiel, hier war alles komplett fertiggestellt. Beleuchtung, Wandbehang, Teppichboden und eben die Überwachungskamera. Gut, dass ich meine Maske noch trug. Dann ging der Fahrstuhl. Bonjour, mein Name ist Elodie Ballier. Und Elodie erschien. Sehen Sie, ich sympathisiere sehr mit der Bewegung von die Occupy, aber ich habe hier meinen Job zu erledigen. Ja, ich komme auch sofort mit. Ich habe nur eine Frage. Wieso ist dieses Stockwerk hier so fertig und die anderen... Nun, es gibt diese Werkstatt gar nicht, auf keinem Plan. Ihr hält nicht mal die Fahrstühle. Aber... Außer man kennt die Code. Ich kenne die Code. Ich arbeite für das Neubau-Projektbüro der SZB. Ich stehe pour ainsi dire zwischen die Herren Draghi und Fuchs. Und in diese Werkstatt, wir haben Elodie Ballier eingelagert, die vorgeschriebenen Bargeldbestände der SZB. Während sie sprach, hatte sie ein paar Türen geöffnet. Fingerscan, Iris-Scan, Stimmscan, das ganze Programm. Voilà. Hier stand Geld. Mehr, als ich brauchen konnte. Auf Paletten. Sogar die Hubwagen standen noch herum. Aber wie haben Sie die hier hochgebracht? Doch nicht durch diese ganzen Schleusen. Schauen Sie, hier hinten gibt es eine Lastenaufzüge. Très intelligent von die Herr Fuchs. Attention! Der Schacht war leer. Danger pour la vie. Der Schacht wird erst noch verschlossen. Von unten wehte Luft herauf. Ich sah bis auf den Boden. Eine Wanne fuhr eben unter dem Schacht durch. Die Aufzüge haben Sie demontiert gestern erst. Tut mir leid, Monsieur. Wie sagten Sie, heißen Sie? Hardy Hart. Ah, wenn Sie mir jetzt zu die Fahrstühle folgen würden, Herr Hart, ich muss Sie natürlich die Behörden übergeben. Natürlich. Dann standen wir im Aufzug. Sie drückte auf E. Wissen Sie, in Deutschland sagt man, zeigst du mir deins, zeig ich dir meins. Ah, ich verstehe, du tag ou tag. Sie sagten, Sie sympathisieren mit uns, mit Occupy? Oui. Wollen Sie mal probieren, wie sich das anfühlt? Das kann ich nicht annehmen. So eine Maske ist, wie sagt man, intim. Aber sie nahm sie. Es ist eine Erfahrung. Und sie drehte sich zum Spiegel und setzte die Maske auf. In diesem Moment ging die Fahrstuhltür auf und Elodie Ballier vom Neubauprojektbüro der EZB wurde von zwei Polizisten überwältigt. Leider sah ich nicht ihr Gesicht hinter der Maske, als die Beamten sie an den schmalen Oberarmen packten und abführten. Sie hatte gerade noch Bodenkontakt. Der dritte Polizist versperrte mir den Weg. Die Blase habe ich in der siebten aufgespürt. Nun müssen wir langsam alle haben. Er ließ die Waffe sinken und schaute mich fragend an. Bundesamt für Finanzen. Bundesamt für Finanzen? Sie? Ja. Ich sah an mir herunter, da fiel es mir auch auf. Ich bin als verdreckter Ermittler unterwegs. Verstehe. Wie ist Ihr Name, dass ich Sie in meinem Bericht erwähnen kann? Zydra. Oberkommissar Zydra. Gut. Oberkommissar Zydra, ich werde Sie in meinem Bericht erwähnen. Ich nahm mir vor, es tatsächlich zu tun, falls jemals ein Bericht von mir verlangt würde. Damit ging ich in Richtung Main. Zydra folgte mir nicht. Niemand folgte mir. Alle waren mit den Guy Fawkes-Typen beschäftigt. Ich hatte keine Zeit zu verlieren. Vielleicht ließen sie Elodie schon in diesem Augenblick wieder frei. Ich stieg in einen Kippersattelzug. Der Schlüssel steckte, wie immer auf Baustellen. Ich fuhr mit dem Kipper unter den Aufzugsschacht. Dann kletterte ich auf den Kipper von dort in den Schacht und nach oben bis in den Tresorraum. Hier stand mehr Geld, als ich brauchte. Ich nahm mir einen Hubwagen und ließ eine Palette nach unten fallen, in die Mulde des Kippers. Ich stieg wieder nach unten und zog die Plane sorgfältig diesmal fest. Ein Bündel Scheine nahm ich zu mir nach vorne, denn wenn ich etwas gelernt hatte bei diesem Fall, dann, dass Bargeld unersetzlich war. Ich fuhr los. Am Tor stand Oberkommissar Zydra und nickte dem Wachschutz zu. Den Weg aus Frankfurt raus kannte ich noch. Blaulicht. Es hatte keinen Sinn, sich mit einem uralten Sattelzug auf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei einzulassen. Aber was in Berlin funktioniert hatte, das funktionierte auch in Frankfurt. Ja! Ich warf eine Handvoll 50er aus dem Fenster und sah im Rückspiegel dem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zu. Die Blaulichter blieben zurück. Ich fuhr davon. Ich musste die Mautbrücken meiden und auf Landstraßen nach Dienstlaken fahren. Ich würde mir einen Atlas kaufen und die Zeche Lohberg von Hand finden müssen. Dort würde ich das Geld abgeben und niemand, schon gar nicht Elodie Ballier, würde den Diebstahl zur Anzeige bringen. Da konnten sie gleich eine Horde Spiegelreporter durch das Geheimgeschoss führen. Mein Auftrag war praktisch erledigt. Schon bald würde ich zu Andrea fahren. Sie hatte das Geld beiseite geschafft, dessen war ich mir sicher. Und dann würde sie mit mir kommen. Nur wir beide. Der Hummer war wunderbar. Johann, du kannst abräumen. Noch ein Schluck Veuve Clicquot, Andrea, meine Liebe? Danke, nein. Möchtest du schwimmen gehen? Oh, nein. Soll ich uns an Land bringen lassen? Möchtest du über die Rambla bummeln? Was ist denn? Du weinst ja. Darren und Dean, sie fehlen mir so sehr. Also gut, nehmen wir sie mit. Mama! Darren und Dean, ihr habt mir so gefehlt. Hey Jungs, wollen wir schwimmen gehen? Ja. Ja, sie haben gerade gegessen. Dann angeln? Nein. Jungs wollen doch immer angeln. Was haben sie denn? Sie vermissen ihren Vater. Sie haben noch mich. Jungs, weint doch nicht. Wir sehen Papa nach dieser Weltreise sicher wieder. Vielleicht schon im nächsten Jahr. Also gut, nehmen wir den eben auch mit. Oh ja. Oma. Hallo, Katze. Ey, Moment mal, was machst denn du da? Ich küsse ihn. Er ist mein Mann, erlaube mal. Ich hielt an einer Tankstelle. Inzwischen war ich bis Siegen gekommen. Ich kaufte meinen Straßenatlas und, statt Hummer und Champagner, Bier und Bockwurst. Es wurde Abend. Mein Tag war lang genug gewesen. Bis Dienstlaken würde ich sowieso nicht kommen. Da konnte Weimann das Rumpelstilzchen machen oder nicht. Ich stieg also wieder ins Fahrerhaus und balancierte dabei auf meiner Bierbüchse die Bockwurst, die auf keinen Fall in den Senf rollen sollte. Hallo, Herr Brandschutz. Hardy Hart aus dem Eros Center. Lass das Bier liegen, Felski, du musst noch fahren. Er wusste meinen Namen. Natürlich, du bist eine Legende, oder nicht? Legendär blöd vielleicht. Es liegt nicht an dir. Fahr los. Wo fahren wir hin? Da vorne links. Ich meinte nicht wo lang, sondern wohin. Wenn ich dir das sage, muss ich dich töten. War er vom Geheimdienst? Das wollte ich immer schon mal sagen. Keine Angst, ich bin nicht 007. Woher wusste der immer zu, was ich dachte? Ja, ich bin beim Spiegel. Dieser Typ? Niemals. Also gut, Spiegel Online. Und du schreibst über Geldtransporte? Ich schreibe über Deutschland, am Beispiel der Bargeldeinlagen. Hups, davon nehmen wir die Auffahrt A45 Richtung Dortmund. Aha. Ich fuhr auf die Autobahn. Und am Kamener Kreuz ab nach Berlin. Berlin? Berlin? Das war falsch, da kam ich her. Aber irgendetwas sagte mir, dass er jetzt das Sagen hatte. Anfang 2011 kam das hoch, die Sache mit dem ESM und dem Bargeld. Ich wandte mich damals an Schäuble und was ich kriegte, war nur eine Mail. Ja, für mich als Autor hieß es, wäre die Vorstellung sicherlich reizvoll, die Milliarden Euro an eingezahlten Kapital physisch an den Sitz des ESM nach Luxemburg transportieren zu lassen. Für das Bundesfinanzministerium und seine europäischen Partner ist dies aus praktisch-organisatorischen sowie sicherheitstechnischen Erwägungen jedoch undenkbar. Tatsächlich erfolgen die nationalen Einzahlungen in den ESM-Fonds mittels Überweisung. Hä? Wörtlich. Deutlicher kann man das Gegenteil nicht ausdrücken, ha? Ich observierte also die Bundesdruckerei, ich verfolgte die Geldtransporte nach Frankfurt, ich schlug mir die Nächte im Eros Center um die Ohren. Ich verfolgte die Transporte weiter nach Dienstlaken, wo sie irgendwo auf dem Gelände einer Zeche verschwanden. Ja, ich quartierte mich in Dienstlaken ein und baute Kontakt auf zu den Leuten von Lohberg Erinnern Nonstop, ein crossmediales Simulacrum, die in der ehemaligen Lohnhalle der Zeche residierten. Und noch residieren. Wir passierten inzwischen die erste Mautbrücke. Ich dachte an Robert und Sheila und wie sie für mich die Geldtransporter gefunden hatten, in Minutenschnelle. Wenn ich vermisst wurde, und das hielt ich jetzt für extrem wahrscheinlich, dann würden sie mich finden können, hier auf der Autobahn. Postmediales Simulacrum, vom Wegen. Das ist der Wachschutz, eine Elite-Sondereinheit, den Kalb rekrutiert und trainiert in Fornox. Hm. Aber damit es wirklich nach Kunst aussah und nicht nach Wachschutz, hatte man 3 Performer dazu engagiert. Ja, und die kriegten nach und nach mit, was die anderen bewachten. Und vielleicht hätten sie nie zugegriffen, aber dann wurden ihnen die Landesmittel gekürzt. Kultur ist ja Ländersache. Sie haben protestiert und demonstriert, aber es half nichts. Tja, und da haben sie sich bedient. Die dachten ja alle, was soll das? Das Geld liegt hier bloß rum, dabei könnte es so schöne Zwecke erfüllen. Und als niemand die erste Million vermisste, haben sie weitergemacht. Mhm. Der LKW vor mir setzte den Blinker, er machte offenbar Feierabend. Als er abgebogen war, sah ich, dass meine Spur frei war. Herrlich frei. Frei durch das ganze Tal. Leer bis hinauf auf die nächste Anhöhe. Und nicht nur meine Spur. Die Autobahn war komplett leer. Ich schaute in den Rückspiegel. Nicht ein Auto. Nicht in unserer Richtung, nicht in der Gegenrichtung. Und dann hörte ich sie. Die Künstler haben sich bedient. Anständige Kostüme, anständige Beleuchtung und so weiter. Auf diese Weise sind bis heute 13.800.000 Euro verschwunden. So. Und jetzt meine Frage an dich, Tom Felski. Wer hat dich engagiert? Sie kamen über die Anhöhe. 3 Stück. Einer vorweg. 2 links und rechts versetzt dahinter, im Tiefflug über der Autobahn. Am Arsch! Würden sie uns, wie Andrea gesagt hatte, zu Klump schießen, samt der Kohle? Ich hielt an. Wir standen. Hardy war blass geworden. 20, 30 Meter vor uns blieben die Hubschrauber in der Luft stehen, 1 Meter über dem Asphalt. Staub und Dreck wirbelten auf. Felski, hör zu! Die werden mich jetzt hier rausholen. Du musst die Wahrheit publik machen. Hardy, weißt du nicht, was mein Markenzeichen ist? Diskretion! Da wurde die Tür aufgerissen. Aus dem vorderen Hubschrauber waren 2 Soldaten gesprungen. Du musst das öffentlich machen. Jetzt zerrten sie Hardy aus meiner Fahrerkabine. Öffentlich machen! Hieß er Hardy Hart? Sicher nur ein Pseudonym. Tom Felski? Ich nickte. Hm? Einer der Soldaten war zu mir eingestiegen. Sie haben freie Fahrt bis zur Zeche Lohberg. 101 Kilometer. Die Jungs werden uns eskortieren. Mit Jungs meinte er die Besatzungen der 3 fliegenden Festungen vor uns. Für wen arbeiten Sie? Wir sind Heeresflieger. Was für Flieger? Heeresflieger! Als Gott die Steine fragte, Steine, wollt ihr Heeresflieger werden? Da weinten die Steine und riefen, nein Herr, dafür sind wir nicht hart genug. Oh. Die Hubschrauber formierten sich. Einer stieg auf und schwebte über uns. Einer wendete vor uns und einer tauchte im Rückspiegel auf. Sollte ich den Heeresflieger noch mal fragen, für wen er arbeitete? Aber er sah nicht aus, als wollte er noch reden. Es gab auch nichts mehr zu reden. Der Fall war gelöst. Gelöst zwar nicht durch mich, sondern durch Hardy Hart, aber gelöst. Ob diese Lösung jemanden interessierte, ob sie irgendwelche Konsequenzen nach sich zog, das war nach meiner Erfahrung schwer einzuschätzen. Ich freute mich auf Andrea und das Familienleben mit ihr. Ein normales Leben, das zu führen sich Leute entscheiden, wenn sie erwachsen werden, nachdem sie vorher unablässig damit beschäftigt waren, die Welt zu retten und zuletzt damit 13,8 Millionen von Berlin nach Dienstlaken zu schaffen. Noch einen Schluck Wülf-Klikot. Andrea, meine Liebe. Sehr gern, Tom Felski. Du Held. Möchtest du schwimmen gehen? Aber nackt. Felski, wach bleiben! Was? Ja, kein Problem. Bin wach. Hier, nehmen Sie die. Ist nur Koffein, wir sind die Guten. Das war ja das Problem, dass sich immer alle für die Guten ausgaben. Wo fuhren wir überhaupt hin? Was, wenn das nun gar keine Heeresflieger waren? Ja, selbst wenn es Heeresflieger waren, vielleicht ging es ihnen um eine finanzielle Abfederung der nächsten Standortschließungen. Da konnten 13,8 Millionen schon hilfreich sein, dachte ich noch. Aber als wir Gelsenkirchen-Bur passierten, Kohle und unseren Füßen, hing sein Blick so lange an dem weißen Stadiondach links der Autobahn, dass ich dachte, das alles könnte auch eine Aktion von Schalker Ultras sein, die auf diese Weise ihrem Verein zur Meisterschaft verhelfen wollten. Aber dann hätten sie lieber 1 Milliarde klauen sollen. Felski, wach bleiben, sie haben es gleich geschafft. Ja, bin wach, total wach. Seit mehr als 2 Tagen, seit 50 Stunden war ich jetzt tätig, ununterbrochen. Ich rechnete. Rund 14 Millionen durch 50, das machte 280.000 Euro. Das war mein Stundenlohn in den letzten 2 Tagen. Das muss, dachte ich. Und ich wusste noch nicht, wie recht ich hatte. Das muss mein definitiv letzter Fall sein. Was wollte ich denn zukünftig verlangen? 400.000 pro Stunde? 1 Million? Nach vorn durch die Einfahrt. Lohberg erinnern nonstop, ein crossmediales Simulacrum. Wir sind da. Der Herr Felski. Hier entlang. Weimann nahm mich in Empfang. Dies war also die Zeche Dienstlaken Lohberg. Ein verblasster Förderturm, ein angeblich versiegelter Schacht, ein multimediales Kulturprojekt, in Wahrheit der Wachschutz unserer Bargeldreserven, durchsetzt von ein paar erfolgsorientierten Performance-Künstlern. Dem Äußeren nach waren es inzwischen mehr als 3. Ja, das Abladen und Einlagern besorgen die Jungs. Nicht, dass noch was wegkommt. Hm? Kommen Sie. Das ist hier die Lohnhalle. Ehemals. Hier kriegten die Kumpels ihren Lohn. In Tüten. Lohn? Abgespeist hatte man sie. Gerade das Nötigste zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft steckte in den Tüten. Ich hatte mir diesmal einfach genommen, was sie mir vorenthalten hatten. Ein Leben lang. Eine Art rückwirkenden Mindestlohn. Als Sie gestern Abend nicht eingetroffen sind, musste ich Sie anrufen. Also, Sie. Ich verstehe schon. Sie. Ich sagte, der ist weg. Der kommt nicht mehr. Sie sagte, der kommt. Den kenne ich, auf den ist Verlass. Ich sagte, bei allem Respekt, aber diesmal haben Sie sich getäuscht. 13,8 Millionen. Naja, das kann ich Ihnen den Betrag ja sagen. Sind eine zu große Versuchung. Sogar für Tom Felski. Ich schluckte. Heute muss ich zugeben, sie hatte recht. Ich nicht. Wie immer. Sie lässt Sie grüßen. Danke. Trotzdem haben Sie alles gefährdet. Sehen Sie die Kolonne da draußen? Das ist die EU-Kontrollkommission. Wir müssen hoffen, dass wir sie mit ein paar Schnittchen so lange aufhalten, bis da unten alles auf Kante gestapelt liegt. Also, wenn das jetzt geklärt ist, könnte ich dann ja... Moment. Ja. Danke. Moment. Wie bitte? Wie viel? Unfassbar. Gut, ich kläre das. Herr Felski. Sie haben mir 13,8 Millionen übergeben. Ich habe 13,8 bei Ihnen abgeliefert, oder? Doch, das haben Sie. Und noch 16,2 dazu. Ich dachte, klar, mit den Milliarden schmeißen Sie rum. Aber wenn es um ein paar Millionen geht, werden Sie kleinlich. Ich habe jetzt keine Zeit für Sie, Felski. Sie warten hier. Moment. Mir blieb auch nichts anderes übrig, denn er schloss die Tür ab. Und vor dem Fenster erblickte ich die Lohnhallen-Sicherheitsvorkehrungen des 19. Jahrhunderts. Armdicke Gitterstäbe. Es wurde einmal dunkel und einmal hell, wie ich das inzwischen vermisse. Dann kam Weimann zurück. Herr Felski, Sie wissen, welche Fragen ich Ihnen stellen muss. Sicher. Wo wollen Sie frühstücken zum Beispiel? Wo ist das Geld her? Die 30 Millionen. Und kommen Sie mir nicht mit Diskretion. Das war als Marketingmasche für einen Privatdetektiv in Ordnung. Aber hier geht es um das Wohl der Bundesrepublik Deutschland. Also. Ich hab's geklaut. Bei der EZB. Ein Unsinn! Die haben wir doch zuerst angerufen, weil der Laster dort von der Baustelle kam. Aber dort fehlt nichts, nicht ein Euro. Hey, die geben das bloß nicht zu, wie Sie nicht zugeben wollten, dass hier 13,8 Millionen fehlten. Also gut. Kommen Sie mit, Felski. Kommen Sie. Ich will Ihnen was zeigen. Wir gingen über das Gelände der Zeche. Es war das letzte Mal, dass ich Tageslicht sah. Wir stiegen in den Förderkorb. Und von da an ging es abwärts. Wir haben den Sender gefunden. In Belgien. Von wegen unbewacht. Hä? Und das Handy. In Slowenien. Sie hätten mir eben vertrauen sollen. Was wollen Sie noch von mir? Die Kontrollkommission ist doch abgezogen. Ja, und Sie waren sehr zufrieden. In Finnland, wo Sie herkamen, gab es wohl Probleme. Dann nehmen Sie doch die 16,2 Millionen und spenden Sie sie. Was ich mit diesem Geld mache, Felski, geht Sie einen Scheiß an. Was ich will, sind meine Millionen. Die, die Sie in der Bundesdruckerei aufgeladen haben, stümperhaft aufgeladen haben. Sohle 6. Aussteigen. Bargeldeinlagen der Bundesrepublik Deutschland. Jede Milliarde. Jeder einzelne Schein. Ich weiß, wer die Millionen hier geklaut hat. Ja, das weiß ich inzwischen auch. Was ich will, ist mein Geld zurück. Bedauere, dass es gegen meinen Berufsethos. Witzki, Sie sind erledigt. Sie können sich Prinzipien gar nicht leisten. Gerade wenn man am Arsch ist, braucht man Prinzipien. Wie Sie wollen. Aber halten Sie lieber einen Finger auf den Knopf hier. Gut merken die Stelle. Und wenn Sie mich sprechen wollen, einfach drücken. Hey! Hey! Moment! Damit war er weg. Hallo? Dann ging das Licht aus. Weimann? Das ist jetzt 2 Tage her. Etwa. Vielleicht. Ungefähr. Ich habe 2-mal geschlafen, daher nehme ich an, es sind 2 Tage vergangen, seit der Kerl nach oben entschwebt ist und ich hier sitze, ohne Wasser, ohne Brot, ohne Licht, aber stinkreich. Weimann! Gestern, also ich sag jetzt einfach mal gestern, hatte ich Hallo. Ein Bedürfnis. Erst genierte ich mich, aber dann dachte ich, naja, sieht ja eh keiner. Und wenn ich etwas genug habe, dann Papier zum Abwischen. Deshalb fehlen jetzt ein paar Scheine. Ich meine, die sind ja nicht weg, nur nicht mehr kassenfrisch. Ich könnte mir alles kaufen. Brot und Wurst und Käse. An Essen darf ich nicht denken. Ich denke an Andrea. Was wird sie machen mit dem Geld und ohne mich? Andrea? Umziehen. Weit weg. Nach Australien. In irgendein Nest. Dort wird sie Bürgermeisterin und lässt eine Straße nach mir benennen. Aus Dankbarkeit. Die Tom Felski Street. Später dann die Tom Felski Avenue und mitten im Zentrum den Tom Felski Square. Mit Denkmal drauf. Ich in Bronze. Aber dann, Überraschung, komme ich persönlich. Hallo, Andrea. Tom. Tom Felski. Du? Ja. Ich wollte dir danken. Du hast mir ein Denkmal gesetzt. Och, in Fleisch und Blut bist du mir lieber. Du komm her, du. Und sie fällt über mich her. Andrea, ich liebe dich. Ich will ein Kind von dir. Sie ist richtig verrückt nach mir. Und ich nach ihr. Und es dauert nicht lange, dann kommt sie. Und das Kind kommt auch. Und es kommt sogar mir gewaltig schnell vor. Aber so ist das vielleicht auf der anderen Seite der Erde. Und wenn man sich so sehr liebt, über den Tod hinaus. Oh mein Gott. Das Milliardengrab. Tom Felskis letzter Fall. Von Thilo Reffert. Mit Fabian Gerhardt als Tom Felski, Annika Mauer als Andrea, Andreas Grotgar als Weimann, Peter Davor als Hardy Hart, Dennis Moschito als Murat, Isis Krüger als Elodie und Maria Grundschohler als Angela Merkel. Technische Realisation Gertrud Melcher und Jens-Peter Hammerer. Musik Mike Herting. Regieassistenz Lars Zastrow. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Georg Büren.